Erster, das sind die Namen der Söhne Israels, die mit Jakob und ihren Familien nach Ägypten kamen, zweiter Ruben, Simeon, Levi und Juda. Dritter Issachar, Sebulon und Benjamin. Vierter Dan und Naphtali, Gad und Ascher. Fünfter, die Nachkommen Jakobs waren insgesamt 70 Personen, aber Josef war schon vorher in Ägypten. Sechster, danach starben Josef, alle seine Brüder und die ganze Generation. Siebter, die Israeliten bekamen viele Kinder und wurden sehr zahlreich, so dass das Land voll von ihnen war. Achter, dann kam ein neuer König in Ägypten an die Macht, der Josef nicht kannte. Neunter, er sagte zu seinem Volk, das Volk der Israeliten wird immer zahlreicher und stärker als wir. Zehnter, wir müssen klug mit ihnen umgehen, damit sie nicht zu zahlreich werden. Wenn es Krieg gibt, könnten sie sich sonst unseren Feinden anschließen, gegen uns kämpfen und das Land verlassen. Elf. Deshalb setzten sie Aufseher über die Israeliten, um sie mit harter Arbeit zu unterdrücken. Die Israeliten bauten für den Pharao die Vorratsstädte Pithom und Ramses. Zwölfter, aber je mehr die Ägypter die Israeliten unterdrückten, desto mehr vermehrten sich die Israeliten und breiteten sich aus, so dass die Ägypter Angst vor ihnen bekamen. Dreizehnter, deshalb zwangen die Ägypter die Israeliten zu sehr harter Sklavenarbeit. Vierzehnter, sie machten ihnen das Leben schwer mit harter Arbeit, zum Beispiel beim Herstellen von Lehm und Ziegeln und bei allen Arten von Feldarbeit. Sie mussten diese Arbeiten unter Zwang erledigen. 15. Der König von Ägypten sprach aber zu den hebräischen Hebammen, deren Namen Schifra und Pua waren. 16. Wenn ihr den hebräischen Frauen bei der Geburt helft, dann achtet auf das Geschlecht des Kindes. Wenn es ein Junge ist, sollt ihr ihn töten, wenn es aber ein Mädchen ist, darf es leben. 17. Die Hebammen aber fürchteten Gott und taten nicht, was der König von Ägypten ihnen befohlen hatte, sondern ließen die Jungen am Leben. 18. Da rief der König von Ägypten die Hebammen und fragte sie, warum habt ihr das getan und die Jungen am Leben gelassen? 19. Die Hebammen antworteten dem Pharao, die hebräischen Frauen sind nicht wie die ägyptischen Frauen, denn sie sind sehr kräftig. Sie haben schon geboren, bevor die Hebamme zu ihnen kommt. 20. Gott war den Hebammen aber gnädig, und das Volk der Israeliten wurde sehr zahlreich und stark. 21. Weil die Hebammen Gott fürchteten, schenkte er ihnen eigene Familien. 22. Danach befahl der Pharao seinem ganzen Volk, alle Jungen, die den Hebräern geboren werden, sollt ihr in den Nil werfen. Alle Mädchen aber dürft ihr am Leben lassen.